15. Kapitel: Die revolutionäre Freimaurerei in Österreich. Wenn nun schon die Freimaurerei in anderen Ländern revolutionären Bestrebungen gehuldigt hat, muss dies deshalb auch in Österreich der Fall gewesen sein? Gewiss nicht. Aber lassen wir, statt viele Worte zu gebrauchen, die geschichtlichen Tatsachen für sich selbst sprechen. Die Freimaurerei wurde in Österreich durch den Grafen Johann Sporck eingeführt, einen fabelhaft reichen, freigebigen, prachtliebenden Mann, der am 24. Juni 1726, am Tage Johannes des Täufers, in seinem Palast auf der Prager Kleinseite die Loge zu den drei Sternen eröffnete, zu deren Großmeister er gewählt wurde. Unter den ersten Mitgliedern befanden sich hervorragende Vertreter des böhmischen Adels wie die Grafen Norbert Wunder, Wenzel Kaiserstein, Josef Kinski, Theobald Martinitz und der Edelmann David, ein ehemaliger Sekretär des Grafen Bubner. Woher die Reichtümer des Grafen Sporck eigentlich stammen, hat man nie erfahren. Seine Widersacher führten sich schon damals auf unlautere Beziehungen zu den Feinden des habsburgischen Hauses zurück. Tatsache ist, dass Graf Sporck zu Karl Albert von Bayern fortwährend heimliche Beziehungen unterhielt und in ihm den berechtigten Thronerben Karls des VI. Erblickte. Als Sporck 1735 die Großmeisterwürde infolge hohen Alters zurücklegte, wurde die Loge dennoch und erst recht in seinem Geiste weitergeleitet. Der Edelmann David war die Seele der hochverräterischen Bewegung, die von der Loge zu den drei Sternen ausging und einen großen Teil des böhmischen Hochadels umfasste. Er stand auch insgeheim im Einverständnis mit dem französischen Marschall Belleisel und dem bayerischen Kurfürsten Karl Albert, dem am 19. Dezember 1740 von den Ständen als König von Böhmen gehuldigt wurde. Aber das Blatt wandte sich. Das aufrührerische Prag wurde von kaiserlichen Truppen eingenommen, David verhaftet und zum Tode verurteilt. Das Urteil lautete auf Abhauen der rechten Hand, dann Köpfung und Vierteilen. Die Glieder sollten an vier Galgen an den Landstraßen vor der Stadt aufgesteckt werden. Aber die Freimaurer waren für ihren David tätig und bald konnten sie ihm den Trost zukommen lassen, dass es ihm nicht ans Leben gehen werde. Die junge Kaiserin Maria Theresia wollte kein Blutgericht vollziehen lassen. Und so war es auch. Am Richtplatze wurde er begnadigt und die Todesstrafe in lebenslängliches Gefängnis umgewandelt. Von dem hochverräterischen Treiben der Prager Freimaurer wusste man in Wien natürlich nichts. Man wusste in so lange nichts, als ihre Taten nicht so offenkundig hervortraten. Genau wie heute. Vielleicht wollte man auch nichts sehen, denn der Gemahl Maria Theresias, Großherzog Franz Stephan von Lothringen, seit 1745 deutscher Kaiser, war selbst Freimaurer. Er hatte am 24. Juni 1731 im Haag unter freiem Himmel das Licht erhalten und gehörte der Loge zu den drei Kanonen in Wien an, der der prunksüchtige und verschwenderische Graf Roditz als Großmeister vorstand. Bruder Kaiser Franz I. starb plötzlich am 18. August 1765 in Innsbruck. Kaiserin Maria Theresia war aus begreiflichen Gründen den Freimaurern nicht sehr gewogen. Sie soll sogar einmal, von Eifersucht getrieben, mit einer Hofdame in Männerkleidung an einer Logensitzung teilgenommen haben. Eine Erzählung, die jedoch wenig glaubwürdig klingt. Die Loge zu den drei Kanonen ging übrigens 1749 ein. Die folgende Zeit kann übergangen werden. Auf Neugründungen folgten plötzliche Verbote und wieder Neugründungen. Eine gute Tat der Freimaurer, die auch von Maria Theresia sehr gelobt wurde, sei der Gerechtigkeit halber hier festgehalten. Es ist die Gründung des Waisenhauses St. Johann der Täufer in Prag. Trotzdem konnte die große Kaiserin einen tiefen Argwohn gegen die Freimaurer nie ganz unterdrücken. Bekannt sind ihre an den Staatskanzler Fürst Kaunitz gerichteten Worte, die aus ihren letzten Regierungsjahren stammen und lauten: Hör er, lieber Kunitz, er will uns etwas weismachen, was er selber wohl nicht glaubt. Der Josef wird auch noch auf unsere Worte kommen und es bitter bereuen, sich mit diesen dangerösen Leuten so tief eingelassen zu haben. Gebt Acht, wenn die einmal merken, dass beim Goldkochen, Schatzgraben und Geisterbeschwören nichts herauskommt als Schande und Spott, dann werden sie auf einmal lernen, einig sein. Sie werden, damit sie nicht umsonst auf der Welt sind, euch in das Handwerk pfuschen und ein bisschen regieren wollen. Wir sagen euch, das Haus werden sie euch noch umkehren und das Leben sauer genug machen. Wir werden's nicht erleben und sind dessen froh. Aber ihr seht zu, dass ihr noch mit euren Brüdern Freimaurern zurechtkommt. Die große Kaiserin war, ohne je das Licht erhalten zu haben, sehend geworden. Was sie im Jahre 1768 klaren Verstandes voraussah, ging 150 Jahre später in Erfüllung. Kaiser Josef II. War, entgegen der landläufigen Ansicht, bestimmt nicht Freimaurer, aber er war vertrauensselig und kam ihnen in jeder Weise entgegen. Nur das eine verlangte er, dass sie alle Verbindungen zum Auslande aufgeben sollten, also gerade das, was der Freimaurerei zu jener Bedeutung verholfen hat, die sie nun einmal besitzt. Natürlich führten sie diesen Befehl von 1783 nur zum Scheine aus. Joseph II. Zuneigung für die Freimaurerei, der ja sein Vater angehört hatte, war so groß, dass er sich sogar Privatunterricht in den kabbalistischen Wissenschaften erteilen ließ. Bald aber war er, ohne es zu wissen, nur mehr von Freimaurern umgeben und umgarnt. Die Freimaurerei hatte einen solchen Umfang angenommen, ihre Organisation war derart ausgebaut worden, dass sie nicht bloß Adel und Militär, sondern auch Staatsbeamte, Privatpersonen und deren Untergebene umfasste. Dabei stand sie mit dem Auslande nach wie vor in engster Verbindung. Sie war voll von Geheimnissen und ihre Mitglieder aufgrund strengster Eide zur Verschwiegenheit verpflichtet. Mit einem Wort, eine richtige Verschwörergesellschaft, die sich durch vorgeschützte Zwecke wie Bildung, Wohltätigkeit und dergleichen einen Freibrief verschafft hatte und nun bestrebt war, alles in ihrem Sinne umzugestalten. Da erkannte er, der Kaiser, um mit Bruder Kloß zu sprechen, dass eine Überwucherung im Maurerbunde stattgefunden hatte und durch das kaiserliche Handgelett vom 1. Dezember 1785 wurde die Zahl der Logen beschränkt. Da er überdies in einem Handschreiben vom Dezember 1785 mit Beziehung auf die Freimaurerei den unvorsichtigen Ausdruck Gaukeleien gebrauchte, hatte er bald den Hass der ganzen Loge gegen sich und musste die Wahrnehmung machen, dass allenthalben gegen ihn gearbeitet wurde. Was aber der Hass der ganzen Loge, die damals beiläufig 100.000 Mitglieder in Europa umfasste, zu bedeuten hatte, sollte Joseph II. Nun gar bald erfahren.